Gegen 8 Uhr am zweiten Abend hatten wir die Hälfte des Weges hinter uns. Wir waren 200 Seemeilen westlich der Azoren. Abgesehen von einer mäßigen Regenböe an der spanischen Küste hatten wir bis dahin sehr schönes Wetter gehabt. Jetzt schien es anders werden zu wollen. Der in einer dunstigen Luft aufgehende Vollmond ergoss ein gelbliches Licht über ein unruhig atmendes Meer. Der südwestliche Wind nahm an Stärke zu. Gewaltige Wolkenmassen trieben in fantastischen Formen schwer und tief über dem Wasser. Und wir fuhren wie durch große Tore und Schluchten im Zwielicht des Mondes hindurch. Es war schwül. Wir zogen die Jacken aus und machten ein paar Fenster mehr in der Führergondel auf. Gegen Mitternacht wehte ein stürmischer Südwest. Die See ging in hohen Wellen und schwerer Regen trieb in die Gondel hinein. Wir suchten drahtlose Verbindung mit Wetterstationen zu erhalten. Erst gegen 5 Uhr morgens, nach einer unruhigen Nacht in schweren Regenböen, gelang es uns, eine klare Meldung aufzunehmen. Wir änderten daraufhin unseren Kurs nach Norden, wo wir östliche Winde anzutreffen hofften. Um 8 Uhr morgens gelangten wir bereits in eine ruhigere Zone. Und kurz nach Mittag kam der ersehnte Ostwind durch, der allmählich wuchs und uns mit einer Geschwindigkeit von 180 Kilometer auf unser Ziel vorwärts schob. Wir kamen in den Nebel der Neufundlandbank, der sich bis zu einer Höhe von mehr als 1000 Meter auftürmte. Die untergehende Sonne übergoss das grandiose Wolkengebirge mit magischem Schein. Es war eine Fahrt von unvergesslichem Zauber. Als wir nach Dunkelwärm durch Wolken und Nebel hinunterstiegen, fanden wir uns über einer tobenden See, die ein Nordoststurm aufwühlte. Es gab jetzt noch eine Fahrt in wild wirbelnden Böen, aber das brave Schiff meisterte spielend die wunden Elemente. Um Mitternacht schimmerten von Norden die ersten Küstenfeuer zu uns herüber. Um 4 Uhr überflogen wir das schlafende Boston und um 7 Uhr lagen wir vor dem Hafen von New York. Der Ozean war überquert in genau 70 Stunden. Es empfing uns unter dem Heulen von 10.000 Sirenen und Dampfpfeifen die Begeisterung des amerikanischen Volkes, das in uns, dem deutschen Volke, eine erste Huldigung nach dem Kriege dazu bringen, sich entschlossen hatte.